Umwelt vor dem Infarkt? Vom Wildbach zur Kloake. Die Murr, ein kleiner Nebenfluss des Neckars, etwas über 50 Kilometer lang. Wie diese gibt es hierzulande viele Flüsse. Und viele haben ein ähnliches Schicksal wie die Murr. Sie werden immer dreckiger, von der Quelle bis zur Mündung. Die Reportage über die Murr beginnt rund 60 Kilometer nordöstlich von Stuttgart im Schwäbischen Wald. Dort, rund 450 Meter über dem Meeresspiegel, im Stubensandstein, ist die Quelle der Murr. Stubensandstein, so genannt, weil in früheren Jahren der helle, quarzreiche Sand zum Scheuern der Holzfußböden in den Bauern- und Bürgerhäusern verwendet wurde. Es handelt sich hier um eine Stubensandsteinquelle. Und zwar tritt hier das Wasser in einigen Klüften zutage. Es ist hier sehr schön zu sehen, wie sich das Wasser dann vereinigt. Heute wird etwa 2 Sekundenliter insgesamt abfließen. Also ein verhältnismäßig geringer Abfluss, so wie das typisch ist nun im Winter. Wie lang ist denn überhaupt die Murr? Herr Böckle, Sie sind zuständig hier vom Wasserwirtschaftsamt in Besigheim. Ja, die Murr ist also insgesamt 55 Kilometer lang, wenn man die Länge rechnet von dem Ursprung bis zur Einmündung nun in den Neckar bei Marbach. Also ein relativ kleiner Fluss. Von der Quelle bis zur Mündung kann man hier, glaube ich, sehr typisch doch sehen, wie sich das Gewässer entwickelt von einem kleinen Bächlein. Hier sieht man nur ein Rinnsal bis zu einem breiteren Fluss hin. Und was sind denn die Besonderheiten hier in der Anfangsphase dieser Murr? Ja, die Murr, die entspringt ja im Schwäbischen Wald in einer Höhe von etwa 450 Meter. Der Schwäbische Wald hat einen verhältnismäßig hohen Niederschlag, Durchschnittsniederschlag im Jahr etwa 1000 mm, zum Unterschied nun hier vom Neckarraum bei Besigheim 620 mm, sodass schon allein daraus hervorgeht, dass also nun hier die Abflussgrößen größer sind hier in diesem Bereich, als das nun hier im Neckartal der Fall wäre. Also die Murr, die schwillt relativ schnell an. Das kann man ruhig sagen. Deshalb haben wir auch hier zahlreiche kleine und größere Bäche, die sich dann unten im Murrtal oberhalb von Murrhardt vereinigen und damit also schon einen ziemlich wasserreichen Fluss ausmachen bei Murrhardt. Wenn ich jetzt mal die Wasserqualität ansprechen kann, Herr Dr. Buck, Sie kontrollieren ja diese Wasserqualität, denn Sie sind Vertreter der Landesanstalt für Umweltschutz. Ja, hier an der Quelle ist natürlich mit der Murr noch alles in Ordnung. Die klare Durchsichtigkeit des Wassers allein ist natürlich kein ausreichendes Merkmal. Aber wenn man sieht, was hier auf den Steinen in dem kleinen Quelltopf sitzt, es sind Kieselalgen, die nur mit diesen Arten in Quelltöpfen vorkommen oder in Ursprungsbächen zu finden sind. Es kommen aber weiter vor, Eintagsfliegenlarven, Köcherfliegenlarven, Hakenkäfer und Uferfliegenlarven durchweg mit Arten, die sehr hohe Ansprüche an den Sauerstoffgehalt und an die Reinheit des Wassers stellen. Wann kommen denn die ersten größeren Belastungen auf diese Murr zu? Die ersten größeren Belastungen kommen über den Zufluss Vornsbach und dann über die Siedlungsflächen der Stadt Murrhardt auf die Murr. Sind es vorher nicht schon landwirtschaftliche Flächen? Das ist ja hier ein sehr ländlicher Raum. Natürlich ist es so. Überall dort, wo Flächen landwirtschaftlich genutzt werden, kommen Stickstoffverbindungen und Phosphate in die Murr hinein. Leider auch wesentlich massivere Einflüsse, zum Beispiel Silage und Jauche. Aber hier im Oberlauf der Mur sind wir von so massiven Einflüssen glücklicherweise in den letzten Jahren weitgehend verschont geblieben. Jedenfalls hat es keine erheblichen Schädigungen durch diese Einflüsse gegeben. Nun kann man die Wasserqualität auch immer relativ gut abmessen, wenn man sich den Fischbesatz ansieht. Herr Schoch, wenn ich Sie ansprechen darf, Sie sind Landesgewässerwart beim Landesfischereiverband Baden-Württemberg. Hier sind natürlich direkt an der Quelle noch keine Fische zu sehen. Aber wann gibt es denn die ersten Forellen hier in der Mur? Die ersten Forellen gibt es bei Fernsbach, und zwar vorwiegend die Bachforelle. Auch ein Besatz von Regenbogenforellen ist in der Mur. Und was uns in letzter Zeit Freude macht, sind das Aufkommen dieser Elritzen, die wir lange Zeit nicht mehr an der Mur gesehen haben. Was sind denn sonst noch für Fischarten hier vertreten im Oberlauf? Im Oberlauf haben wir in der letzten Zeit einige Aale festgestellt. Wir können aber nicht sagen, ist es eine Aalwanderung durch die Mur? Das glaube ich gar nicht, denn die Schlechtwasserzone bei Backnang wird der Aal nicht durchwandern. Ich bin eher der Meinung, die Aale kommen aus der Lauder und gehen dann flussaufwärts. Grundsätzlich unterscheiden die Fischer in einem Fluss von der Quelle bis zur Mündung vier Regionen, benannt nach dem jeweiligen Charakterfisch. Das ist zunächst einmal die Forellenregion, dann die Eschen- und Barbenregion und schließlich die Brachsenregion. Zahlreiche Fische kommen aber in mehreren Regionen vor, etwa der Aal oder der Hecht. Während die Flusssohle in der Forellen- und Eschenregion steinig und kiesig ist, herrschen in der Barbenregion sandige Böden vor. Und nahe der Mündung, in der Brachsenregion, ist das Flussbett oft verschlammt, die Strömung träge. Da ist der Sauerstoffgehalt des Flusses dann sehr niedrig, während der quellnahe Oberlauf den Forellen viel Sauerstoff bietet. So, jetzt sind wir auf der Reportagefahrt entlang der Mur, eines Nebenflusses des Neckars, schon so 5-6 Kilometer weiter Richtung Mündung gefahren. Hier hört man das Wasser schon plätschern, das Wasser ist noch ziemlich klar. Der Bach ist hier schätzungsweise 2-3 Meter breit. Was hat sich denn hier schon verändert, wenn man einmal die Wasserqualität vergleicht, Herr Dr. Buck? Da die Mur hier ziemlich rasch fließt, haben sich, wie man hier an dem Stein sehen kann, den ich eben aus der Mur herausgenommen habe, eine ganze Reihe von Tierarten eingefunden, die nun an stärkere Strömung angepasst sind. Die Wasserqualität hat sich hier praktisch noch nicht verändert. Und so kommen auch hier sehr viele Arten vor, die für eine Reinwassersituation ganz charakteristisch sind. Die Artenzahl insgesamt hat sich vergrößert, da die relativ breite Moor sehr vielen Organismen noch eine Zufluchtsstätte bieten kann durch die starke morphologische Gliederung, wozu die Moorquelle in ihrer relativ kleinen, bescheidenen Abmessung nicht in der Lage ist. Was sind denn so die wichtigsten Tierarten, die hier in der Mur sind? Hier in der Mur finden sich nur in größerer Dichte ähnliche Tierarten wie an der Murquelle, nämlich Uferfliegenlarven, Köcherfliegenlarven, Eintagsfliegenlarven und Hakenkäfer. Aber dazu auch sehr viele Bachflohkrebse. Und diese Tiere alle zusammen sind natürlich eine sehr gesunde Nährstoffbasis für die hier lebenden Raubfische. Ja, und die Raubfische, sind es schon Hechte hier an dieser Stelle der Mur? Nein, das sind keine Hechte, sondern es ist vorwiegend die Bach- und Regenbogenforelle. Und aufgrund dieser Vielzahl von Tieren wächst sie auch verhältnismäßig gut ab. Herr Böcklund, was den Flussverlauf angeht, das ist doch hier noch ein sehr natürliches Gewässer. Da steht ein Erlen direkt am Ufer und es gibt hier kleine Staustufen, wenn ich etwas weiter talabwärts sehe. Und der Boden, Kiesboden. Ja, wir haben hier also ein Einzugsgebiet von etwa 30 Quadratkilometer. Das gesamte Einzugsgebiet von der Mur beläuft sich etwa auf 500 Quadratkilometer. Wir befinden uns in einem ausgesprochenen Oberlaufstadium. Das heißt also große Gefälle. Auch noch Gewässer, die also fast unangetastet sind mit einem natürlichen Bestand von Erlen und von Eschen. Dann ist die Sohle nun Kies und Gerölle. Auch die Böschungen sind zum Teil, wie ich hier sehe, nun mit Steinen besetzt, sodass also auch hier keineswegs irgendwelche Schäden zu sehen sind. Man muss unserer Meinung nach derartige Gewässer in ihrem Bestand belassen, wie sie sind. Wann kommen denn die ersten größeren Schäden? Man kann wohl sagen, dass also bei Gefällswechsel derartige Schäden eintreten können. Also wenn wir in das Haupttal, in das wir nachher gelangt werden, eintreten, dann wird das Gefälle wesentlich geringer sein. Es lässt sich nicht vermeiden, dass bei Steilstrecken nun auch Abschwemmungen eintreten, Erosionen eintreten. Diese Feststoffe, wie wir das zusammenfassend nennen, lagern sich dann an den flacheren Stellen unterhalb davon ab und dadurch können auch wieder Ausuferungen eintreten. Das heißt also, dann kommen etliche Stellen, wo man vielleicht auch schon mal am Ufer etwas befestigen muss, damit nicht sehr viel Land weggeschwemmt wird. Das ist durchaus der Fall, denn wenn die Querschnitte auflanden, dann können sie nicht mehr so viel Wasser abführen. Das heißt, es tritt eine Ausuferung ein. Und dort, wo Kulturland befindet, wo Siedlungen sich befinden, da muss natürlich nun hier dieses Kulturland mit den Siedlungen geschützt werden. Damit nicht das Land immer mehr wegschwemmt und die Grundstücksbesitzer den Schaden haben. Das ist auch noch der Fall. Auf der anderen Seite, die Angler sehen das ja ganz gerne, wenn das Gewässer so etwas ausufert, wenn da so einige Nischen sind, da verstecken sich viele Fische. Ja, sicher. Jeder Fisch, vorwiegend die Forelle, sucht eben einen Unterstuf, unterspielte Ufer. Und das haben wir sehr gerne. Ja, und dann wollen wir mal sehen, wie es bei der nächsten Station ist. Wir fahren dann also jetzt weiter Richtung Mündung der Mur. Wie gesagt, ein Nebenfluss des Neckars nordöstlich von Stuttgart. Viele Flüsse sind im Oberlauf noch so gesund wie die Mur. Oft winden sie sich durch dünn besiedelte Täler mit einem Wanderweg oder kleinen Straßen neben dem Fluss. Der Abrieb von den Straßen beeinträchtigt hier erstmals die Wasserqualität. Und in solchen, meist landwirtschaftlich genutzten Tälern gelangt auch mal Mineraldünger in den sprudelnden Bach. Aber wenn keine anderen Störungen auftreten, dann reicht die Selbstreinigungskraft jedes Fließgewässers, um den Schaden zu beheben. Bei dieser Selbstreinigung handelt es sich um komplizierte chemisch-physikalische Vorgänge, die hier nur angedeutet werden können. Beispielsweise entzieht die Stoffwechseltätigkeit der Bakterien und Wimpertiere dem fließenden Wasser ständig organische Schmutzstoffe, die in körpereigene Substanz verwandelt oder veratmet werden. Halten wir aber fest, dass die Selbstreinigungskraft der Flüsse im quellennahen Oberlauf vielfach ausreicht. Kläranlagen werden in der Regel erst da erforderlich, wo der Raum dichter besiedelt ist. Jetzt haben wir die nächste Station erreicht auf unserer Fahrt entlang der Mur. Herr Böckle, jetzt ist ja durchaus ein mittelprächtiger Fluss. Wir haben ein ziemliches Steilufer hier uns gegenüber. Ja, der Fluss hat wieder einen Wandel durchgemacht. Wir sehen also hier an dem linken Hang Fels. Wir sind also im Muschelkalk angekommen und der Fluss Mur wird also den Muschelkalk bis zu seiner Einmündung in den Neckar nicht mehr verlassen. Sie sehen deshalb also auch das Flussbett, das ja hier nicht ausgebaut worden ist, nun noch sehr natürlich. Wir haben hier größere Steinbänke, Felsbänke, die hier nun auch sehr wichtig sind für die Sicherung nun der Sohle. Es ist also hier keineswegs etwa ein Ausbau notwendig. Und was jetzt die Wasserqualität angeht, also klares Wasser ist es ja schon nicht mehr. Die Farbe, naja, das kann ich schlecht beschreiben. Das geht, glaube ich, so etwas ins Grünlich-Bräunliche. Jetzt an Sie, Herr Buck, die Frage als Fachmann. Wie ist die Belastung dieses Wassers denn? Wir unterscheiden vier Gewässergüteklassen mit den Zwischenstufen 1 bis 2, 2 bis 3, 3 bis 4. Sind es insgesamt 7 Kategorien, die wir unterscheiden können. Und wir sind hier oberhalb der Kläranlage Backnang in der Gewässergüteklasse 2 bis 3. Und wir können hier im Gewässer Krebstiere beobachten. Wir haben höhere Insektenlarven, also auch außer Mückenlarven. Woran messen Sie denn diese Wasserqualität? Ist es vor allen Dingen der Sauerstoffbedarf oder welche Kriterien haben Sie da? Die wichtigsten chemischen Kriterien für die Gewässergüte sind neben der ökologischen Besiedlung, also dem Hinweis, den wir erhalten durch unterschiedlich empfindliche tierische und pflanzliche Organismen, die chemischen Parameter Sauerstoffgehalt und Ammonium. Je höher der Sauerstoffgehalt und je geringer der Ammoniumgehalt in einem Wasser, umso günstiger ist dieses Gewässer zu klassifizieren. Und Sie, Herr Schoch, messen es an den Fischen. Welche Fische sind hier noch ganz gut zu Hause bei diesem Gewässer? Nicht mehr diese Forellenbestände wie oberhalb von Backnang, aber es kennt der Weißfisch noch sehr gut leben, das Rotauge und auch der Döbel. Es sind zwar Forellen eingesetzt worden hier, sie sind nicht abgestorben, aber nicht sonderlich gewachsen und vor allen Dingen sehr krankheitsanfällig. Und zwar deshalb von den Oberflächenwasser, das muss man auch einmal sagen, die in den Forenfluten eingeschwemmt werden. Denn die Oberflächenwasser, die werden immer gefährlicher. Es werden sehr viel Chloride eingeschwemmt, sehr viel Abrieb, Reifenabrieb, Phenole und so weiter. Das muss das Wasser alles verkraften. Und das ist eben im Ballungsraum, Straßenballungsraum und so weiter, sehr gefährlich. Denn immer weniger Wasser fließt ab, weil die Landschaft immer mehr zubetoniert ist. Jawohl. Die zugebaute Landschaft, da geht ja das Oberflächenwasser gar nicht zum Gehberg oder nur teilweise. Das meiste geht eben über die Oberflächenwasserkanäle in den Vorfluter. Und das heißt, jedes Dach, jeder Hof, jeder Spielplatz, jede Straße wird einfach in den Vorfluter eingeleitet, wenn es halbwegs geht. Und diese Einleitungen werden von Jahr zu Jahr schädlicher. Das kommt da davon her, von der Straße, was auf der Straße alles liegt. Vielleicht darf ich aber hier noch ergänzen, wir haben auch hier die Hoffnung, dass diese Verhältnisse in den nächsten 10 Jahren wesentlich besser werden, und zwar durch den Bau der sogenannten Regenüberlaufbecken. Der Sinn dieser Becken ist der, dass das erste stark verschmutzte Regenwasser in diesem Regenüberlaufbecken aufgefangen wird und dann anschließend dosiert der Kläranlage zugeleitet wird. Knapp gefasst nochmal, wenn es regnet, ist vor allen Dingen die erste Brühe die dreckigste, die zuerst die Straßen abspült. Ja. Das ist richtig und das wird auch weiterhin so bleiben. Mit dem Unterschied, dass dieser erste stark verschmutzte Schwall aufgefangen wird in diesen Becken und dann der nachfolgende, weniger stark verschmutzte Abfluss über die Regenüberläufe in den Vorfluter entlastet wird. Denn es ist aus finanziellen Gründen nicht möglich, ein Kanalnetz und eine Kläranlage so auszulegen, dass die gesamten anfallenden Regenwässer geklärt werden könnten. Viele Kläranlagen reinigen die anfallenden häuslichen und industriellen Abwässer nur unzureichend, weil sie zu klein sind oder weil sie nicht über alle 3 Reinigungsstufen verfügen. Grundsätzlich unterscheidet man nämlich bei einer Kläranlage die mechanische, biologische und chemische Reinigungsstufe. Bei der ersten, der mechanischen Stufe, werden nur die Stoffe erfasst, die schwerer sind als Wasser und sich auf dem Klärboden ablagern. In der biologischen Stufe machen sich dann Millionen von Bakterien auch an die gelösten Stoffe im verschmutzten Wasser heran. Was an Verunreinigungen bleibt, sind vor allem Phosphate, die die Verlandung der Gewässer beschleunigen. Und diese Phosphate bekommt man nur mit der dritten, der chemischen Reinigungsstufe, in den Griff. Doch dieser dreistufige Aufbau einer Kläranlage ist sehr teuer. Und deshalb gibt es immer noch viele Kläranlagen, die die Abwässer lediglich mechanisch reinigen. Auf diese Weise kann aber nur der gröbste Dreck, etwa 1/3 der gesamten Schmutzfracht, beseitigt werden. Welche Folgen das hat, darauf kommen wir gleich am Beispiel der mechanischen Kläranlage bei Backnang zu sprechen. Hier ist das Wasser aus der Kläranlage schäumend weiß. Warum? Dieser weiße Schaum ist ein Anzeichen dafür, dass hier sehr viel waschaktive Stoffe in die Moor einfließen. Also Stoffe, die die Hausfrau in den Waschmitteln, die aber auch die Gerber bei der Behandlung ihrer Häute und Felle benötigen. Die rote Färbung des Wassers ist ebenfalls ein Hinweis auf den hohen Gerberei-Abwasseranteil des Backnanger Abwassers. Wenn man sich jetzt das Verhältnis ansieht zwischen der Wassermenge, die verunreinigt aus der Kläranlage in die Mur kommt, und das Wasser, das die Mur führt, wie ist es jetzt im Augenblick? Das mag jetzt etwa ein Kubikmeter pro Sekunde abfließen. Und wir haben hier daneben nun den Einlauf aus der Kläranlage Backner mit etwa 200 Sekundenliter. 1:5 wäre das. Aber man muss davon ausgehen, dass in Niedrigwasserzeiten, also insbesondere gegen den Herbst zu, der Abfluss nun hier zurückgeht, vielleicht bis auf 300-400 Sekundenliter. Das hieße dann, dass das Mischungsverhältnis wesentlich ungünstiger ist. Und es kommt deshalb sehr darauf an, dass gerade in solchen Zeiten der Wasserklemme, wie wir sagen, es wesentlich ist, dass also nun hier die Kläranlage gut wirken. Also besonders in Zeiten, da die Flüsse sehr wenig Wasser führen, wirken sich natürlich Verunreinigungsstöße ganz erheblich aus. Und die sind ja nachher auch maßgebend nun für den Fischbestand, überhaupt für den Organismenbestand. Diese Stöße, die sind maßgebend nun überhaupt für den Bestand des ganzen Jahres über. Das heißt also, der Bestand an Fischen beispielsweise und sonstigen Kleinlebewesen, der hängt davon ab, wie es in der schlimmsten Zeit aussieht. Ja, genau so ist es. Die Niedrigwasserzeiten liegen bei uns meistens in der zweiten Jahreshälfte. Es kommt auch vor, dass wir das extreme Niedrigwasser erst im Oktober haben. Es ist zwar so, dass Kleinlebewesen wie Wimpertiere und Algen in relativ kurzer Zeit wieder gedeihen können, wenn sich die Wasserverhältnisse geändert haben. Deswegen sollten wir die Gewässergüte immer beurteilen anhand der langlebigen, weil die uns auch über die schlechtesten Zeiten Auskunft geben. Und was den Fischbestand angeht, von dieser Stelle an wird es abrupt schlechter. Das kann man nicht sagen schlechter, sondern gar nichts mehr. Von hier ab lebt kein Fisch mehr. Von hier ab ist die Mur fischreilig tot. Und wann wird es denn wieder besser? Wie viele Kilometer dauert das? Das geht fast bis zur Mündung. Ab und zu kommt bei der Fischwanderung vor, dass vom Neckar Fische einlaufen, dass sie auch bis Steinheim, bis Mur an der Mur kommen. Aber wenn dann die Giftstoße kommen, vorwiegend Stinsharks, fängt es hier an, dann stirbt entweder der Fisch ab oder er geht so schnell wie möglich wieder zurück zum Neckar. Die aggressiven Abwässer, vor allem aus der Lederindustrie, versetzen der Mur bei Backnang also den Todesstoß. Und in den meisten Gewässern zählen ungenügend gereinigte häusliche und industrielle Abwässer zu den Kernproblemen. So leidet Europas längster Unratkanal, der Rhein, vor allem unter einer starken Salzfracht. Tag für Tag schleppt der Rhein 90 Millionen Kilo Salz ins holländische Mündungsgebiet. 40% davon aus elsässischen Kaliminen. Doch das ist noch lange nicht alles, was er an Schmutzfracht mit sich führt. Andere Messungen ergaben, dass der Rhein jährlich rund 20 Tonnen Quecksilber, 250 Tonnen Arsenikverbindungen, 1200 Tonnen Blei sowie viele andere toxische Substanzen mit sich führt. Ein beachtlicher Teil davon stammt aus dem Ruhrgebiet. Doch wenn es einem bekannten Gewässerverschmutzer oder gar einem ganzen Wirtschaftsbereich wie den Kaliminen im Elsass an den Kragen gehen soll, dann wird die Angelegenheit gleich hochpolitisch. Und dann taucht immer wieder das Argument auf, die geforderten Auflagen sind so streng, dass der Betrieb die Umweltschutzinvestitionen nicht tragen kann und pleite geht. Mit der unliebsamen Folge, dass so und so viele Menschen arbeitslos werden. In diesem Konflikt zwischen der Ökonomie und der Ökologie hat sich bisher allzu oft die Ökonomie durchgesetzt. Mit der Folge, dass viele Gewässer schon im Mittellauf zu Kloaken werden. Wir sind jetzt an der Schweißbrücke angelangt. Das ist etwa eine Entfernung von 10 Kilometern von der Einmündung der Mur in den Neckar. Der Fluss, es ist ja jetzt mittlerweile aus der Mur ein stattlicher Fluss geworden, hat schon bereits eine Breite von etwa 20 Meter. Vorher bei Backnang waren es erst 15 Meter. Und wir sind jetzt nun hier im Unterlauf angekommen. Das Gefälle ist flacher geworden, die Ablagerungen sind größer geworden, die Überschwemmungsgefährlichkeit ist auch höher geworden. Und die Wasserqualität ist schlechter geworden. Das ist eine ziemliche Brühe. Es ist eine Brühe geworden. Es ist hier der Faulschlamm zur Wirkung gekommen, der ja ganz schwarz nun durchscheint durch das Gewässer. Ein Zeichen, dass also nun hier kein biologischer Abbau mehr stattfindet. Das ist eine Fäulnis. Fäulnis also mit Bakterien und mit Pilzen. Ein Wasser, eine Gewässergüte, die es nicht zulässt, dass also Fische noch hier existieren können. Faulschlamm, das heißt natürlich auch, dass dieses faulende Wasser stinkt. Wie dick ist denn die Schlammschicht am Boden? Ist das sehr unterschiedlich? Das ist sehr unterschiedlich. Das kommt ganz auf die Fließgeschwindigkeit an. Dort, wo die Fließgeschwindigkeit gering ist, das wäre etwa gerade in diesem Bereich, da ist natürlich auch die Anlandung größer. Es ist natürlich so, wenn einige Hochwasser nun hier über derartige Querschnitt hinwegfließen, dann wird auch der Faulschlamm mitgenommen. Wir beklagen ja dann die Schlammablagerung in den größeren Vorfluten als im Neckar. Im Großraum Stuttgart gehört der Schlamm im Neckar in der Tat zu den größten Problemen des baden-württembergischen Hauptflusses. Zwischen Plochingen und Heilbronn lagern rund 200.000 Kubikmeter Schlamm im Neckar, der nicht nur viel Sauerstoff verzehrt, sondern auch noch mit Schwermetallen wie Cadmium belastet ist. Im Raum Heilbronn hat man zahlreiche Felder mit diesem Neckarschlamm gedüngt, bis man feststellte, dass die Pflanzen teilweise ungenießbar waren, weil sie dem Neckarschlamm Spurenelemente des hochgiftigen Cadmiums entzogen hatten. Und seitdem bereitet die Beseitigung des Neckarschlamms den Verantwortlichen mehr Kopfzerbrechen als die Wasserqualität des Neckars, die sich aufgrund des Baus und der Erweiterung zahlreicher Kläranlagen in den letzten Jahren stark verbessert hat. Sauberes Wasser allein reicht vielen Naturfreunden noch nicht. Sie wollen auch naturnahe Uferzonen mit Sträuchern und Buchten, die zahlreichen Fischen Unterstände und Vögeln Nistmöglichkeiten bieten. Hier haben die Wasserwirtschaftler in den letzten Jahren viel versäumt. Die meisten Flüsse und Bäche wurden kanalmäßig ausgebaut, also ohne Kurven und Mäander. Und erst jetzt erkennen die Verantwortlichen, dass eine schmale, kanalartige Wasserführung die Hochwassergefahr begünstigt, weil das Wasser viel schneller abfließt, den Pegel am Unterlauf anschwellen lässt, als wenn es durch zahlreiche Kurven und Buchten aufgefangen und aufgehalten wird. Unter anderem deshalb hat man in der Mur kurz vor der Mündung eine 3,5 Kilometer lange Strecke nicht kanalmäßig ausgebaut, sondern das Flussbett breit angelegt und Inseln und Staustufen gelassen, wie sie waren. Also hier ist nun ein an sich ganz natürliches Flussstück erhalten geblieben. Die frühere Flussschlinge wurde nicht aufgefüllt. Es landen also nun hier diese verschiedenen Feststoffe auf. Und zwar sehen wir nun vom Fluss aus ausgehen, zunächst mal Gerölle, Schotter. Und je weiter wir nun in die Bucht hereinkommen, also diese alte Flussschlinge, wird feineres Material abgelagert. Also hier den Sand, den wir da sehen, der ja aus dem oberen Einzugsgebiet nun der Murs stammt, also aus dem Stubensandstein. Und gerade diese hohe Schicht, die macht ja nun hier diese steilen Hänge und die steilen Bäche aus. Hier wird also der Sand mitgetragen und wird dann im Unterlauf, wir befinden uns ja im Unterlauf der Mur, wird im Unterlauf wieder abgelagert. Und was jetzt den Flussverlauf angeht, der sieht also nicht mehr kanalmäßig aus, sondern da gibt es etliche Schlingen und Ösen. Wir wollen dem Fluss bei einem derartigen naturnahen Ausbau sein Leben belassen und ihm sozusagen wiederbeleben. Das ist der Sinn nun hier des naturnahen Ausbaus. Dazu braucht man Flächen. Das ist ja immer die große Schwierigkeit in den Siedlungsräumen, dass man nicht den Querschnitt bekommt, der notwendig wäre, um ein großzügiges Flussbett anzulegen. Man wird aber, wenn in Zukunft noch ausgebaut werden soll, dies fordern müssen, dass eben nun auch die Flüsse nun in den kulturellen Gebieten, die stark als sie erschlossen und besiedelt sind, auch nun ein normales Leben führen können.